Oh! nicht gehört. Deine Namen, oh, du verstirbe, deiner Seele, hast du von mir, wenn du ihn rufest. Was du redest, ich liebe schöne Sirene. Ich muss mich schon wieder aus, Herr Jung. Oh, Thank you. Thank you. grausam seines Schicksals gefällt mir 这里是歌舞剧场，感谢您的收听，欢迎继续关注北京音乐广播古典音乐有限频道下面的精彩节目。